Jetzt hörst du die dritte Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 5 und 6. Hallo Tina, hier ist Christian. Wo bist du? Es ist schon 8:30. Meine Eltern und ich fahren jetzt los. Entschuldigung, aber wir können leider nicht warten. Wir kommen sonst zu spät. Also tschüss. Tut mir leid. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 5 und 6. Hallo Tina, hier ist Christian. Wo bist du? Es ist schon 8:30. Meine Eltern und ich fahren jetzt los. Entschuldigung, aber wir können leider nicht warten. Wir kommen sonst zu spät. Also tschüss. Tut mir leid.